Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Der Marshallplan, offiziell European Recovery Program, kurz ERP genannt, war ein großes Wiederaufbauprogramm der USA. Es sollte nach dem Zweiten Weltkrieg dem wirtschaftlich zerstörten Westeuropa zugutekommen. Das 12,4 Milliarden Dollar Programm wurde am 3. April 1948 vom Kongress der Vereinigten Staaten verabschiedet und am selben Tag von Präsident Harry S. Truman in Kraft gesetzt. Bis Juni 1952 leisteten die USA bedürftigen Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Hilfen im heutigen Wert von rund 131 Milliarden Dollar. Gut 70 Jahre später soll diese Sendung an den Marshallplan und die Zeit des deutschen Wiederaufbaus erinnern. Bevor der regierende Bürgermeister in Berlin der Nachkriegsjahre Ernst Reuter und der hohe Kommissar der Amerikaner in Deutschland John McCloy zu Wort kommen, ein transatlantisches Rundfunkgespräch, das der RIAS am 25.11.1947 ausstrahlte. Nicht zuletzt eine technische Herausforderung, die die Radiomacher von damals aber souverän meisterten. Hören Sie selbst. Verehrte Hörerinnen und Hörer, RIAS Berlin bringt Ihnen eine Sondersendung vom ersten Transatlantic Town Meeting of the Air, einem Rundfunkgespräch zwischen New York und Berlin, hin und her über den Atlantik. Sie hören auszugsweise Vorträge des stellvertretenden amerikanischen Militärkommandeurs in Deutschland, General Hayes, der bekannten amerikanischen Journalistin Sonja Tamara, die die New York Herald Tribune in Berlin vertrat, des Bankiers und Schriftstellers James Warburg, Autor des Buches Germany, Bridge or Battleground, Deutschland, Brücke oder Schlachtfeld und des Vorsitzenden des Exekutivausschusses des Frankfurter Zwei-Zonen-Wirtschaftsrates, Dr. Karl Spieke. Anschließend folgt vor dem Mikrofon eine interessante Diskussion zwischen beiden Städten, an der auch das Berliner Publikum beteiligt ist. Town Meeting of the Air. Das ist ein Rundfunkgespräch zwischen zwei Städten. Ein Meinungsaustausch hinüber und herüber, wie er in den Vereinigten Staaten seit vielen Jahren gepflegt wird. Zum ersten Mal fand in diesen Tagen ein Transatlantic Town Meeting of the Air, ein Zwei-Städte-Gespräch über den Ozean, eben ein Gespräch Berlin-New York statt. RIAS, der Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlin, gibt Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, jetzt Gelegenheit, die wichtigsten Phasen dieses politisch und technisch gleichermaßen interessanten Gespräches selbst am Lautsprecher zu verfolgen. Es zerfiel in vier Vorträge, zwei von New York aus, zwei von Berlin und in eine Diskussion, bei der über den Ozean hinweg gefragt und geantwortet wurde. Wir schalten uns jetzt in das Gespräch ein. General Hayes sagte: Unsere hauptsächliche Absicht ist es, Deutschland zu einer friedliebenden, demokratischen Nation zu machen. Das erfordert die Ausschaltung aller nichtdemokratischen Verfahren auf allen Gebieten des staatlichen und des menschlichen Lebens und eine allgemeine Abkehr von der narzisstischen Lehre. Die Vereinigten Staaten von Amerika hätten in einem wohlhabenden und demokratischen Europa eine unentbehrliche Stütze. Dagegen könnte ein europäischer Kontinent, durch den die Furien der Unordnung und der Epidemien jagen, an diesen zugrunde gehen und die ganze zivilisierte Welt mit zugrunde richten. Dass so etwas in Gebieten geschieht, die unter unserer Kontrolle stehen, das wollen wir verhindern. Zweitens. Noch immer ist Deutschland das industrielle Herz Europas und muss zur europäischen Wiederbelebung seinen Beitrag leisten. Darum sollten Erwägungen hinsichtlich einer Hilfe für Europa auch Maßnahmen einschließen, als Teil eines solchen allgemeinen Planes die deutsche industrielle Kapazität nutzbar zu machen. In die volle Verantwortung für die Kohlenproduktion der Ruhr teilt sich Amerika nun mit Großbritannien. Sowohl technisch wie psychologisch fördern wir augenblicklich die Kohlenproduktion in jeder Hinsicht. Um von dem augenblicklichen Förderstand von täglich 275.000 Tonnen auf das Vorkriegsniveau von 400.000 Tonnen täglich zu kommen. Einen zusätzlichen Anreiz zur Steigerung der Förderung geben wir den Bergleuten durch Sonderbelieferung mit Nahrungsmitteln und Kleidung und durch die Sorge für eine bessere Wohnmöglichkeit. Die eigene Erzeugung der Doppelzone reicht nur für eine Tagesration von etwa 1000 Kalorien pro Person aus. Durch unsere Einfuhren konnten die täglichen Zuteilungen für den Normalverbraucher auf täglich etwa 1550 Kalorien gesteigert werden. Aber die Mindestmenge an Nahrungsmitteln, die zur Aufrechterhaltung der Gesundheit notwendig ist, sollte 2000 Kalorien täglich enthalten. Hungertod gibt es in der Doppelzone nicht, aber es gibt Hunger und Unterernährung. Es ist ein ziemlich schwerer Rückschlag, dass es uns nicht möglich war, eine deutsche Zentralregierung und eine wirtschaftliche und politische Einheit über alle vier Zonen Deutschlands zu errichten. Dadurch konnten viele wesentliche Maßnahmen nicht durchgeführt werden, obwohl sie in allen Zonen von Bedeutung sind. Zum Beispiel die Währungsreform. Die Möglichkeiten, die deutschen Hilfsquellen wirklich nutzbar zu machen, sind dadurch stark eingeschränkt. Ebenso das Reisen und der Austausch von Gütern innerhalb Deutschlands. In ständigen Beratungen mit unseren Kollegen der anderen drei Zonen bleiben wir bemüht, bei möglichst vielen dieser wichtigen Fragen zu einem Einverständnis zu kommen. Gelegentlich gelang uns eine solche vierfache Übereinstimmung bei Angelegenheiten von weniger großer Bedeutung. Aber in den Hauptfragen gelang uns diese Übereinstimmung nicht. Diese Hauptfragen werden nun vom Rat der Außenminister besprochen werden. Unsere Hoffnungen und Erwartungen für die Zukunft Deutschlands liegen weitgehend in Ihren Händen. The Council of Foreign Ministers. The future of Germany rests largely in their hands. Es sprach der stellvertretende amerikanische Militärgouverneur von Berlin, General Hayes, als erster im Town Meeting of the Air von dieser Seite des Ozeans. Now for our second speaker, we turn to Miss Sonia Tomorrow, former war correspondent of the New York Herald Tribune, who has recently returned to this country following an extensive tour of Germany. Nun spricht als zweite aus New York die bekannte amerikanische Journalistin Sonia Tomorrow, die die deutschen Verhältnisse außerordentlich gut kennt und deren Name hier fast zu einem Begriff geworden ist. Miss Tomorrow. General Hayes, you have given us a very clear picture of Germany today. Die vier Außenminister, die sich jetzt in London treffen, werden ein schweres Problem zu lösen haben. Es war leichter, ein Land zu teilen, als es wieder zusammenzusetzen. Ich komme gerade aus Deutschland zurück und habe gesehen, wie die Deutschen leben. Ich bin sicher, zum Wohl des Friedens würde ein Deutschland besser sein als die vier Zonen, die wir jetzt dort haben. Wer soll aber ein vereinigtes Deutschland regieren? Und wie soll das geschehen? Das ist die große Frage. Als Roosevelt, Churchill und Stalin sich in Jalta trafen, zogen sie mit dem Bleistift ein paar Trennungslinien auf eine Landkarte. Nun sind Menschen, Männer, Frauen und Kinder auseinandergerissen und in verschiedene Zonen festgehalten durch eine Linie, die an manchen Stellen starrer ist als eine Grenze. Natürlich gibt es einen Verkehr zwischen den Zonen, aber vielfach ist er ungesetzlich. Schwarz, wie es die Deutschen nennen. Aus der russischen Zone sickern unaufhaltsam Flüchtlinge in die amerikanische und britische Zone ein. Die meisten von ihnen flüchten aus der russischen Zone, weil das Sowjetregime ihnen missfällt, weil sie sich vor Inhaftierung, vor Deportationen, vor Zwangsarbeit fürchten. Würden die amerikanischen Behörden diese Flüchtlinge willkommen heißen, dann bin ich sicher, dass sich dieses Einsickern in einen Strom verwandelte. Unsere Besatzungszone aber muss schon ohnehin zu viel Menschen ernähren. Ist das nun eine normale Art des Lebens? Können wir in Europa wirklich Frieden haben, wenn Deutschland in einen demokratischen Westen, der seinen eigenen Lebensweg geht, und in einen kommunistischen Osten aufgespaltet ist? Da aber liegt der Kernpunkt des Problems. Tatsächlich wollen beide Seiten ein vereinigtes Deutschland. Aber jede Seite will eine verschiedene Art dieser Einheit. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien wollen Deutschland zu einem demokratischen Bundesstaat machen. Die Russen aber wollen ein von Berlin aus zentralistisch regiertes Deutschland nach ihrer Art. Wenn keine Seite nachgibt, wird London ein Fehlschlag und der Osten Deutschlands wird zum Zankapfel werden. Our third speaker will be introduced by Dr. Fremer in Berlin. Our next Berlin speaker is known to all men and women in Germany interested in democracy. Dr. Karl Spieker is German chairman of the Executive Committee of the Bizonal Economic Organization located at Frankfurt. The Bizonal Committee is one of the most important cogs in the machinery set up by the United States and Great Britain to restore the German economy. Dr. Spieker served in the German Foreign Office from 1923 to 1930, when he was appointed Special Commissioner for Fighting Nazism. Der nächste Sprecher, nun wieder aus Berlin, ist der deutsche Vorsitzende des Exekutivausschusses des Zwei-Zonen-Wirtschaftsrates in Frankfurt, Dr. Karl Spieker. Er gehörte von 1923 bis 1930 dem deutschen Auswärtigen Amt an, wurde 1933 von den Nazis aus dem Staatsdienst entfernt und ging ins Exil, wo er bis 1945 lebte. Zu dieser Sendung kam er von Frankfurt nach Berlin. Has the first German permitted to address the American people on the other side of the Atlantic Ocean after the collapse of Germany? Dr. Spieker sagte: Als erster Deutscher, der nach dem Zusammenbruch Deutschlands über den Rundfunk zum amerikanischen Volk jenseits des Atlantischen Ozeans spricht, danke ich vor allem den vielen Tausenden von Amerikanern, durch deren großzügigen Beistand Not und Elend in Deutschland gelindert wurden und weiter gelindert werden. Wir sind heute keine wachsende Nation mehr und werden fortschreitend zu einem überalterten Volk. Aber trotz der schweren Verluste wertvoller Menschen ist der Lebenswille des deutschen Volkes nicht gebrochen. Wir wollen leben und wollen deshalb arbeiten, um uns gemeinsam mit denen, die durch uns gelitten haben, eine bessere Zukunft zu sichern. Kaum ein anderes Volk wird mit größerer Bereitwilligkeit und mit größerem Verstehen die Bedeutung des Marshallplanes erfassen, dessen Zweck die Schaffung einer europäischen Einheit ist. Wir streben danach, als Teil einer einzigen kulturellen Einheit wieder in die Familie der europäischen Völker aufgenommen zu werden. Aber wenn wir den Weg zurück in diese Einheit der europäischen Nationen finden wollen, dann müssen wir zuerst in unsere eigene Einheit zurückfinden. Nach dem Ende des Krieges mussten neben der Aufteilung Deutschlands in 4 getrennte Zonen 14 Millionen Deutsche ihre Heimat verlassen und in ein verkleinertes Deutschland eine bittere Wanderung antreten. Dass die Deutschen in der britischen und amerikanischen Zone nördlich und südlich des Mains sich jetzt wieder die Hände reichen konnten, dessen sind wir froh. Und alle Deutschen hoffen, dass auch die, die längs des Rheines wohnen, sich mit uns bald wieder vereinigen möchten. Aber wir werden unseren inneren Frieden nicht finden und wir werden auch nicht unsere deutsche Aufgabe in Europa erfüllen können, wenn nicht auch unsere Brüder jenseits der Elbe sich uns wieder anschließen können. Als Vorsitzender des Exekutivausschusses des Zwei-Zonen-Wirtschaftsrates bin ich mir über die vorliegende Riesenaufgabe und über die Schwierigkeiten, unter denen sie gelöst werden muss, völlig klar. Wir wollen diesmal in Deutschland eine wirkliche Demokratie errichten. Das kann aber nur gelingen, wenn wir erst die Achtung und dann das Vertrauen der Nationen wiedergewonnen haben, von denen wir abhängig sind. So hoffen und vertrauen wir, dass demokratisches Denken und die Freundschaft der demokratischen Völker uns helfen werden, aus Dunkelheit und Not unseren Weg in eine lichtere Zukunft für Deutschland und für ganz Europa zu gehen. Into a brighter future for Germany and the whole of Europe. Thank you, Mr. Speaker. Now for another American view on the problem that will face the Council of Foreign Ministers next week, we hear from Mr. James T. Warburg, author of Germany, Bridge or Battleground. Oh, Mr. Warburg has visited Germany twice since the war, and in 1946, traveled in all four of the occupied zones. Das letzte Referat vor der Diskussion hielt wieder aus New York James Warburg. Mr. Warburg. General Hayes has reminded us, Mr. Denny, that our first objective in Germany is to build a lasting peace. To do this, we must firmly establish justice for all, for victor and vanquished alike. Er sagte, wenn wir an die Zukunft Deutschlands denken, dann müssen wir uns immer an unsere erste Aufgabe erinnern, einen dauernden Frieden zu schaffen. Darum müssen wir entschlossen sein, für Sieger und Besiegte gleichermaßen Gerechtigkeit herzustellen. Heute ist Deutschland, früher der wirtschaftliche Mittelpunkt eines wohlhabenden Erdteils, eine wirtschaftliche Wüste und ein moralischer Sumpf. Das hat die europäische Wiedergesundung verhindert. Der ganze europäische Kontinent leidet unter dem Mangel an deutscher Kohle, an deutschen Maschinen und Werkzeugen, ohne die überall in Europa die Industrien nicht wieder anlaufen können. Für ganz Europa und seine Erzeugnisse ist außerdem die Abwesenheit des deutschen Marktes fühlbar. Und eben, weil Europa allein nicht über den toten Punkt hinwegkommen kann, sehen wir uns jetzt in den Vereinigten Staaten dem erstaunlichen Problem einer Parallele zu den Pacht- und Leihverträgen im Kriege gegenüber. Und zwar diesmal im Frieden. Das ist ein Problem, das wir im Interesse der Erhaltung unseres eigenen Wohlstandes und der Erhaltung des Weltfriedens lösen müssen. Vergeblich versuchten die vier Außenminister Amerikas, der Sowjetunion, Großbritanniens und Frankreichs im vergangenen Frühjahr in Moskau den Knoten zu entwirren. Und jetzt, nach mehr als 2 Jahren, voll von Streit und vergeblicher Mühe, wollen sie es wieder versuchen. In London werden die Außenminister 3 großen Fragen gegenüberstehen. Erstens, wie lässt sich der russische Wunsch nach Wiedergutmachungen aus der laufenden deutschen Produktion mit dem amerikanisch-britischen Standpunkt vereinigen, Reparationen dieser Art so lange nicht zuzulassen, wie die Steuerzahler beider Länder Geld hineinstecken müssen, um den dringendsten Fehlbeträgen zu begegnen? Zweitens, wie können die Grenzen Deutschlands zur Zufriedenheit aller Beteiligten festgelegt werden? Und drittens, wie kann ein Übereinkommen darüber getroffen werden, welche politische und wirtschaftliche Struktur das zukünftige Deutschland als Rahmen für ein friedliebendes Volk erhalten soll? Das sind die 3 schwersten Probleme. Sollte die Wiedervereinigung Deutschlands endgültig scheitern, dann würde das eine auf die Dauer geteilte Welt bedeuten. Aber wenn man in einer Deutschland betreffenden Angelegenheit wirklich nicht übereinkommen könnte, dann müsste das noch nicht notwendigerweise auch ein endgültiger Fehlschlag im Ganzen sein. Es ist aber sehr schwer, sich eine Verständigung über Deutschland ohne eine gleichzeitige weltweite Verständigung vorzustellen. Wollte man ein so weitgehendes Übereinkommen aber schon jetzt erhoffen, dann hieße das wohl doch, von einem bestimmten Augenblick der Geschichte zu viel zu erwarten. Auch Ost und West müssen wohl noch eine Weile länger getrennte Wege gehen, bevor sie sich einmal auf der breiten Überlandstraße zusammenfinden können, die zum Frieden führt. Deshalb wäre es besonders nötig, dass in London oder wo sonst immer in der Welt nicht die Türen zugeschlagen werden und dass nach beiden Seiten hin die Wege offen bleiben, um wieder einmal neue Verhandlungen einzuleiten. An unmistakable crash upon the hopes of mankind for recovery and lasting peace. Nun, verehrte Hörer, folgen Sie uns bitte in die hochinteressante Diskussion über den Ozean hinweg. Thank you, Mr. Warburg. And now we want our speakers to have an opportunity to question each other across the Atlantic. And we'll start with General Hayes and Mr. Speaker in Berlin. Do you have a question, General Hayes? General Hayes is ready and he has a question, Mr. Denny. Mr. General Hayes fragte James Warburg. Sind Sie der Meinung, dass die Schaffung einer friedensliebenden und wirklich demokratischen Nation in Deutschland weniger wichtig ist als die anderen Punkte? Mr. Warburg antwortet aus New York. Ich halte die Schaffung eines friedensliebenden und wirklich demokratischen deutschen Volkes für die wichtigste Angelegenheit, soweit dies Deutschland angeht. Was aber den Weltfrieden angeht, gibt es da noch eine Menge anderer ebenso wichtiger Punkte. Und hier glaube ich nicht, dass die Schaffung einer friedensliebenden, demokratischen deutschen Nation der wichtigste Punkt ist. Ich glaube aber, dass Deutschland der Schlüssel für einen großen Teil Europas ist. Ist Ihre Frage damit beantwortet, Herr General? General Hayes ergänzt seine Frage weiter. Ich glaube, es wäre leichter für uns, bezüglich der anderen hauptsächlichen Punkte, von denen Sie eben sprachen, zu einer Übereinstimmung zu kommen, wenn wir bereit wären, die Demokratie in Deutschland zu opfern. Mr. Warburg erwidert. Jetzt verstehe ich Ihre Frage erst richtig, Herr General. Ich hätte sie von Anfang an so verstehen sollen. Und da bin ich der Meinung, dass es der wichtigste Faktor des ganzen deutschen Problems ist, das deutsche Volk so umzuerziehen, dass es reif genug ist, sich selbst zu regieren und sich auf demokratische Art und Weise wiederzufinden. Und nun, verehrte Hörer, vermittelt der leitende Sprecher in Berlin eine weitere Frage an Mr. Warburg in New York. Diesmal von Dr. Spieker. Sie werden es verstehen, dass wir Deutschen uns nach Hilfe und nach Hoffnung umsehen. Ich möchte Sie darum, Mr. Warburg, zuerst fragen, ob auch Deutschland in den Marshallplan einbezogen ist. Mr. Warburg antwortet aus New York. Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich nicht darüber zu entscheiden habe, welche Länder in den Marshallplan einbezogen werden. Ich glaube aber sagen zu können, dass hinsichtlich einer europäischen Gesundung kein Plan erfolgreich sein kann, wenn er nicht vorsieht, dass ein lebensfähiges Deutschland in einem wiederaufgebauten Europa seinen Platz einnehmen kann. Dr. Spieker stellt seine zweite Frage. Ich werde mich nun klarer ausdrücken. Sollte Deutschland in den Marshallplan einbezogen werden, wird dann der Marshallplan ein Mittel zum Aufbau der Vereinigten Staaten von Europa sein? Oder hat er nur das Ziel, den einzelnen europäischen Staaten als solche zu helfen? Und weiter. Bedeutet der Marshallplan nur ein wirtschaftliches Programm oder schließt er auch den hohen politischen Begriff der Wiederherstellung einer wirklichen europäischen Ordnung ein? Und welches dieser beiden Elemente ist im Marshallplan vorherrschend? Meiner Meinung nach wurde eine große Chance zur Einigung Europas in der Zeit des Friedensvertrages von Versailles verpasst. Ich fürchte, die augenblickliche Chance ist unsere letzte. Denn geografisch ist Europa nichts anderes als eine Halbinsel Asiens. Und es wird nicht in der Lage sein, sein großes 2000 Jahre altes kulturelles Erbe lebendig zu erhalten, wenn es nicht die Einheit wiedererlangt, die es einst besessen hat. Ich stelle diese Frage nicht als ein europäischer Deutscher, sondern ich stelle sie als ein deutscher Europäer. Der die Sendung leitende Berliner Sprecher empfand Dr. Spiekers Fragen als eine zweite kleine Rede, in die allerdings eine bedeutsame Frage verwickelt ist. Er sagte das seinem amerikanischen Kollegen Mr. Denny in der Hoffnung, dass Mr. Warburg diese verwickelte Frage finden werde. Mr. Warburg antwortet Dr. Spieker aus New York. Das ist eine ziemlich interessante Feststellung, Dr. Spieker. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die darin verwickelte Frage auch wirklich gefunden habe. Wenn ich schnell darauf antworten soll, kann ich nur sagen, dass in diesem Lande immer wieder zwei große Linien aufgezeigt worden sind. Die eine möchte ich die Truman-Doktrin-Idee nennen, die andere die Idee des Marshallplans. Die erste, die Idee der Truman-Doktrin, ist mehr oder weniger der Gedanke eines ideologischen oder auch geopolitischen Kreuzzuges. Der Marshallplan aber bedeutet, nach Außenminister Marshalls eigenen Worten, dass die von uns verfolgte Politik nicht gegen irgendein Land oder irgendeine Doktrin gerichtet ist, sondern gegen die Armut, gegen den Hunger, gegen die Verzweiflung und gegen das Chaos. Wenn wir uns an diese Politik halten, dann glaube ich, werden wir nicht nur ein geeintes Europa, sondern auch eine geeinte Welt haben. If we follow that policy, I think we will have a unified Europe and a unified world. Thank you. Mr. Denny, der New Yorker Sprecher, kündigt eine Frage von Mrs. Sonja Tamara an. Sie sagten, Mr. Warburg, am Ende Ihrer letzten Antwort, man halte allgemein einen Sonderfrieden mit Deutschland nicht für wünschenswert in diesem Augenblick. Womit begründen Sie diese Auffassung? Ich würde lieber auf diese Frage antworten, wenn ich mich darauf vorbereitet hätte. Nun folgen in der Diskussion Fragen aus dem Publikum, die so formuliert sein müssen, dass sie nicht mehr als 25 Worte lang sind. Dr. Wittgenstein, Bürgermeister von Zehlendorf, fragt: Weshalb ist es nicht möglich, durch eine deutsch-amerikanische Organisation mit einer praktischen Aufbauarbeit zu beginnen, durch Leihgabe von Maschinen und Rohmaterialien und nicht durch Almosengaben? You mind if I translate that, Mr. Denny? Have them limit their questions to 25 words, even in Germany. Well, I can make it 25 words in the translation. Dr. Wittgenstein, the mayor of Zehlendorf, speaking, and his question was addressed to General Hayes. Why can't we here in Germany have some sort of... Mr. Denny, Sprecher in New York, übersetzt die an General Hayes gerichtete Frage ins Englische. General Hayes antwortet. Der Wiederaufbau Deutschlands steht unter der Verantwortlichkeit der Deutschen selbst und ihrer Behörden. Die Militärregierung versucht, die deutschen Behörden zu ermutigen, diese Verantwortlichkeit zu übernehmen, um ihre inneren Angelegenheiten selbst zu regeln. Nun stellt eine in Berlin lebende Amerikanerin eine Frage an Dr. Spieker. When German unity really is achieved, can the Germans reorient themselves to... Das heißt auf Deutsch, wenn wirklich die deutsche Einheit erreicht werden sollte, werden die Deutschen dann auch imstande sein, sich so zu verhalten, dass sie in einer friedlichen Welt einen verantwortlichen Platz einnehmen könnten? Dr. Spieker antwortet: Das deutsche Problem ist sogar in normalen Zeiten sehr schwierig. Wir haben kaum jemals eine politische und demokratische Erziehung gehabt. Und heute ist das Problem deshalb noch schwieriger, weil die Menschen hungrig und verzweifelt sind. Es hat wenig Zweck, Menschen mit leerem Magen die Tugenden der Demokratie zu predigen. Mindestens müssten wir die Zuversicht haben, dass dieses Übel überwunden werden kann, unter dem alle leiden. Darf ich einen Vorschlag zur Heilung Deutschlands machen? Erstens, stärken Sie die demokratischen Kräfte in Deutschland mehr, als Sie es nach dem Ersten Weltkrieg taten. Zweitens, tun Sie alles, was Sie für nötig halten, um die industrielle und landwirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands in die gesamteuropäische Wirtschaft einzubeziehen. Und endlich, aber das ist nicht das Unwichtigste, lösen Sie das deutsche Problem durch Schaffung einer höheren europäischen Einheit, die ihren Platz in der Gemeinschaft aller Völker der Welt findet. By creating a European unity which takes its place in a higher order, a commonwealth of nations all over the world. Thank you very much, Dr. Speaker. Now, Mr. Denny, here's an historic event. Here's a gentleman who is a German gentleman who's going to ask General Hayes a question. Otto Krapp, Berliner Chauffeur. Meine Frage richtet sich an General Hayes. Kann die Berliner Bevölkerung damit rechnen, dass auch bei einem eventuellen Scheitern der Londoner Konferenz Amerika Berlin nicht aufgeben wird? General Hayes sagte als Antwort auf die Frage des Berliner Chauffeurs: Jawohl, ich gebe Ihnen die bestimmte Versicherung. Solange die Amerikaner in Deutschland bleiben, werden wir auch in Berlin bleiben. Und unsere Flagge wird über unserem Hauptquartier wehen. Und wir erwarten lange Zeit, hier zu bleiben. General Hayes. Yes, I give you definite assurance. As long as the Americans stay in Germany, we will stay in Berlin and our flag will fly over our headquarters. And we expect to stay here a long time. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Rundfunkgespräch zwischen Berlin und New York, Erstsendung im RIAS im November 1947. Knapp zwei Jahre später, am 6. Oktober 1949, bat der RIAS den damals in West-Berlin regierenden Bürgermeister Ernst Reuter zum Interview. Neben der gerade erfolgten Gründung der DDR geht es um den wirtschaftlichen Aufbau Deutschlands, also auch um den Marshallplan. Die Fragen stellte Hans-Peter Herz. Herr Oberbürgermeister, in Süddeutschland und in Westdeutschland besteht, glaube ich, immer noch nicht die volle Klarheit darüber, wie die Berliner Situation eigentlich wirklich und in ihren Einzelheiten ist. Besonders jetzt, nachdem durch die Bildung der Ostregierung wieder ein gewisser äußerer Einschnitt in der Situation eingetreten ist, wird man sich wieder Zweifel hingeben, wie denn die Situation nun jetzt sich gestalten wird. Erwarten Sie von dieser Veränderung irgendwelche nachhaltigen Einwirkungen auf die Berliner Situation? Ja, Herr Herz, zunächst möchte ich einmal sagen, diese Veränderung ist von einem Standpunkt eines Berliner aus ja eigentlich gar keine Veränderung. Berliner sind doch, wie Sie wissen, helle genug. Sie können den äußeren Schein von den realen, wirklichen Dingen durchaus unterscheiden. Eine Ostregierung haben wir seit Jahr und Tag. Nicht seit Jahr und Tag, seit Jahren haben wir ein System im Osten, was einheitlich fest und einem bestimmten Willen die politischen und wirtschaftlichen Energien dieser Zone, ich will nicht sagen, dass die sehr groß sind, denn sie werden ja zerstört systematisch, aber doch in eine bestimmte Richtung bringt, ob das Ding nun Ostregierung heißt oder Deutsche Wirtschaftskommission heißt oder SMA heißt oder wie es heißt, das ist doch, wie der Berliner sagt, Jacke wie Hose, das ist doch immer dasselbe. Die äußere Form der Ostregierung ändert doch gar nichts für uns an dem Berliner bestehenden Zustand. Der Berliner, der wird sich darüber nicht beunruhigen. Der wird sich höchstens wundern darüber, wie draußen in der weiten Welt die Leute Zeitungsnachrichten äußerlich nehmen und manche äußeren Dinge ernster nehmen und die wirklichen Dinge, die vor sich gegangen sind seit vielen Jahren, immer noch nicht richtig verstanden haben. Das ist, glaube ich, eine Antwort, die man vom Berliner Standpunkt aus geben muss. Es bleibt das, was ist. Das Einzige, was man sagen kann, ist, der Osten musste natürlich fürchten, dass durch die Bildung der Deutschen Bundesrepublik die Initiative ihm aus der Hand genommen wurde. Die Anziehungskraft dieses Gebildes ist doch vorhanden. Sie leben doch auch in Berlin. Sie wissen doch, wie die Kerle hier aus Ostdeutschland angefahren kommen, alle SED-Bonzen und die Schiebermark hier, wo sie irgen können, sich einzuverleiben, suchen und auf dem Kurfürstendamm und in Steglitz auf der Schlossstraße einkaufen, weil sie es bei sich nicht haben. Ja. Das, Sie wissen doch, diese Dinge sind doch, gehen doch immer zu vor sich. Ja. Also, es ändert sich nichts an dem bestehenden Verhältnis. Die Leute wollen nur durch eine neue Regierung einen neuen Trick machen. Trick ist überhaupt Bluff. Propaganda ist doch das Lebenselement dieser Leute. Und die Berliner können zwischen Tricks, Propaganda und Wirklichkeit sehr wohl unterscheiden. Die graue Wirklichkeit der Ostzone bleibt genau so, wie sie ist. Ob nun formell der Heldenvater Pieck oder sonst wer, der an der Spitze erscheint, das ändert gar nichts. Höchstens können Sie vielleicht sagen, dass in der Bildung dieser Ostregierung ein gewisser Wille der Sowjets, der niemals schwankend gewesen ist, ihr Ziel mit allen Mitteln zu verfolgen, auch für den Dümmeren, wenn ich unhöflich sein darf, sichtbarer in Erscheinung tritt. Herr Oberbürgermeister, Sie sprachen von den wirklichen Dingen. Und ich glaube, das ist auch das, was man eigentlich immer wieder sagen muss und gerade auch nach Westdeutschland sagen muss. Wie sind denn nun augenblicklich die wirklichen Dinge in Berlin? Was ist das Dringendste? Ich meine mal ganz konkret gesagt, wir wissen ja hier, wenn wir in Berlin leben, wie dringend notwendig es ist, dass dieser Stadt nun jetzt die notwendige Hilfe wird und sehr schnell Hilfe wird. Wie meinen Sie, dass diese Hilfe effektuiert werden könnte? Die Wirklichkeit West-Berlins ist die, dass die Währungsreform mit ihren heilenden Wirkungen in Berlin viel zu spät und unter viel zu schweren Umständen gekommen ist. Wir haben 250.000 Erwerbslose. Unser Produktionsergebnis hat sich nicht sehr geändert gegenüber früher, aber die überflüssig beschäftigte Arbeitskraft ist aus den Betrieben herausgenommen. Wir müssen diese Zahl, rund gesagt, sagen wir einmal mindestens, zunächst einmal auf 100.000 herunterbringen. Das lässt sich machen. Man muss dieser Stadt einen Teil ihrer Funktionen, ohne die sie nicht leben kann, wiedergeben. Es müssen also zentrale Behörden nach Berlin gebracht werden und das geht. Es wird ja doch nicht alles in Bonn sein. Aber wir brauchen nicht ein Patentamt irgendwo und ein Aufsichtsamt über Banken irgendwo und diese und jene zentralen Behörden überall in jeder deutschen Stadt im Westen neu gründen. Das kann alles auch in Berlin sein. Der Westen muss, genau wie es jedes andere Volk an unserer Stelle getan haben würde, er muss seine Energien auf diese Aufgabe konzentrieren, Berlin zu entwickeln. Was meinen Sie, wie die Italiener um Triest kämpfen? Warum kämpfen nicht wir Deutsche so um Berlin? Indem wir wollen ja gar keine Hilfe haben, aber Arbeit wollen wir haben. Wir wollen nicht, dass Aufträge uns weggenommen werden, die wir durchaus erfüllen können. Der Berliner Arbeiter ist so leistungsfähig, wie er immer gewesen ist. Und es ist bekannt, dass seine Leistungsfähigkeit bewundernswert ist. Mit Schwierigkeiten fertig zu werden, das haben die Berliner längst gelernt. Aber wenn man ihnen keine Aufträge gibt, wenn man bei uns nicht das, was im Westen längst gemacht ist, unsere Uraltkonten aufwertet, uns das bisschen, auf das wir Anspruch haben, unsere 5% von unserem alten Gelde wiedergibt, im Westen hat man das alles längst gelöst, ja, dann kann man nicht erwarten, dass diese Stadt auf die Beine kommt. Es ist nicht notwendig, dass wir 60 Millionen im Monat Zuschuss bekommen. Es ist durchaus möglich, wenn man eine wirklich konzentrierte Politik im Westen betreibt, das ohne weiteres auf die Hälfte herunterzubringen. Da sieht der ganze Aspekt des Problems von vornherein schon anders aus. Da bekommt die Sache diese Hilfe, die notwendig ist, auf eine Größenordnung heruntergedrückt, die zu ertragen ist, psychologisch zu ertragen ist und ökonomisch zu ertragen ist. Ich habe ja schon immer gesagt, vor 2 Monaten habe ich gesagt, ehe der erste Kredit nach Berlin kommt, werden 4 Monate vergangen sein. Ich bin ausnahmsweise in dieser Beziehung mal fast auf den Tag ein richtiger Prophet. Wir haben noch nicht einen Pfennig vom Marshall-Plan-Programm bekommen. Wir haben noch nicht einen Pfennig Kredite für unsere Industriebank bekommen. Wir haben noch nicht einen Pfennig von unseren Altkonten aufgewertet bekommen. Es ist noch nicht ein konkreter, positiver Beschluss gefasst, der nun in Berlin mal etwas neu wieder einrichtet, was nach Berlin gehört. Es gibt doch Hunderte, Tausende von Menschen im Westen. Es gibt auch Kapital im Westen. Das wird nach Berlin kommen, wenn es die Überzeugung hat, dass der Westen wirklich mit seinen Taten zu diesem Berlin steht. Neulich hat mir ein guter Bekannter einen Gruß eines Oberbürgermeisters einer deutschen Stadt bestellt und hat mir gesagt, der Oberbürgermeister lässt Ihnen sagen, er habe in seiner Stadt keine Genehmigung für irgendeine Verlagerung von alten zentralen Stellen aus Berlin genehmigt. Das ist beschämend, dass ein deutscher Oberbürgermeister mir so etwas sagen lässt. Ich weiß nicht, ob alle deutschen Oberbürgermeister das sagen können. Ich weiß nicht, ob alle Menschen im Westen das Gefühl haben, dass sie eine nationale Verpflichtung haben, nach Berlin zu kommen und nicht zu fragen, kann man auch, ist das nicht gefährlich und so weiter. Wir fahren auch. Ich fahre ja auch nach dem Westen. Der Weg von Berlin nach dem Westen ist ganz genauso weit wie der Weg vom Westen nach Berlin. Es genügt nicht, sich dort satt hinzusetzen und zu sagen, wir haben unsere Sorgen. Wir Berliner können nur sagen, die Sorgen möchten wir haben. Herr Obermeister, da bin ich natürlich ganz Ihrer Ansicht. Ich lebe ja auch hier in dieser Stadt. Aber meinen Sie, müsste man nicht darüber hinaus noch sagen, dass es durchaus nicht nur eine Sache der Bundesregierung und eine Sache der Bundesrepublik ist. Sie haben ja schon eben zum Ausdruck gebracht, dass jeder Bürgermeister in Westdeutschland eigentlich ebenso handeln müsste wie der Fall, den Sie eben angezogen haben. Aber kann man es nicht noch weiterziehen? Müsste man nicht sagen, das ist überhaupt die Sache aller Deutschen. Jeder Einzelne kann zu seinem Teil irgendetwas tun, um dieser Stadt zu helfen und müsste das tun. Aber natürlich, es ist die große nationale Aufgabe, die das deutsche Volk heute selbst in die Hand nehmen muss. Man kann nicht immer sagen, die Amerikaner müssen was machen, die müssen was machen, jene müssen was machen. Wir selber, alle Deutschen selbst müssen es machen. Natürlich, Sie kennen unser deutsches Volk auch. Wenn die Bundesregierung nicht vorangeht mit konkreten Taten, dann entsteht das Zögern, was immer aus solchem Anlass gerne entsteht. Man weiß nicht, ob das Zögern deswegen kommt, weil man selber nicht will oder weil man nur wartet, dass andere vorangehen. Es muss das Gefühl der Unsicherheit durch politische Entschlüsse beseitigt werden, aber dann muss die Energie aller Deutschen sich auf diese Aufgabe konzentrieren. Alle Deutschen, Geschäftsleute, Kaufleute, Industriellen, müssen entschlossen sein, mit Berlin zu arbeiten, in Berlin zu investieren, nach Berlin Aufträge zu geben. Und es muss aufhören, dass bei einem Auftrag nach Berlin gesagt wird, zahlen tun wir erst, wenn der Auftrag hundertprozentig erfüllt ist. In Westdeutschland kennt man das nicht. Gibt es bei jedem Auftrag eine Anzahlung. Uns gegenüber werden die Usanzen angewandt, als ob wir hier hinter Moskau liegen. Wir liegen nicht hinter Moskau, wir liegen vor Moskau. Und wir gehören zu den Leuten im Westen. Das muss ich aber in Taten äußern. Herr Oberbürgermeister, darf ich da noch abschließend eine Frage? Sie sprachen von dem Zögern. Und leider haben wir ja dieses Zögern alle hier sehr deutlich gespürt. Meinen Sie, dass Berlin überhaupt noch einen weiteren, wenn auch nur kurzfristigen Aufschub der Hilfe ertragen kann? Ich zögere, die Frage zu beantworten. Denn die Bevölkerung von Berlin ist bewundernswert. Und ich sage es aus tiefster Überzeugung, vor ihrer Geduld, vor ihrer Ausdauer, vor ihrer Hartnäckigkeit können wir alle nur den Hut abziehen. Aber jede Geduld hat ihr Ende. Berlin kann nicht mehr länger warten. Es muss Berlin jetzt und sofort geholfen werden. Und die Aufgabe ist lösbar. Es lässt sich durch konzentriertes Vorgehen die Erwerbslosigkeit in Berlin eindämmen. Wenn das geschieht, wenn das Gefühl, es ist endlich das Tal überwunden, in Berlin einzieht, dann werden wir schon selber dafür sorgen, dass wir uns dann rauskrabbeln. Ich danke Ihnen, Herr Oberbürgermeister. Ernst Reuter im Gespräch mit Hans-Peter Herz, Ursendung im RIAS am 6.10.1949. Im gleichen Jahr trat John J. McCloy seinen Dienst als Hoher Kommissar der Amerikaner in der Bundesrepublik an. Ein Amt, das McCloy bis 1952 innehatte. In seiner vom RIAS am 11. Juli jenen Jahres übertragenen Abschiedsrede würdigte der Amerikaner unter anderem die Erfolge des Marshallplans, der Anfang des Monats seinen 70. Geburtstag feierte. Für uns, die wir in Freiheit leben, ist es leicht, in wohlklingenden Worten zu denen zu sprechen, die die Freiheit entbehren. Für uns im Westen ist es einfach, Versprechungen zu machen, aber für Sie im Osten ist es bitter, wenn Ihre Hoffnungen enttäuscht werden. Deshalb will ich mich heute vorsichtig ausdrücken. Nachdem ich 3 Jahre als Hoher Kommissar der Vereinigten Staaten für Deutschland gedient habe, werde ich sehr bald heimkehren. Kurz darauf wird mein Nachfolger in Deutschland eintreffen. Es wäre mir jedoch unvorstellbar, Deutschland zu verlassen, ohne über RIAS zu Ihnen gesprochen zu haben. Was ich Ihnen sagen werde, ist dasselbe, was alle Amerikaner sagen würden, wenn sie heute hier sprechen könnten. Vor allen Dingen möchte ich Ihnen sagen, dass Millionen Menschen in der freien Welt Dankbarkeit und Bewunderung für Sie, Männer, Frauen und junge Leute empfinden. Denn sie wissen von ihrer standhaften Haltung gegenüber der kommunistischen Diktatur. Wir wissen, welche Härten und Leiden das bedeutet, welche Beschränkungen es ihnen auferlegt. Ihre Entschlossenheit, die Freiheit wieder zu erlangen, stärkt unsere Entschlossenheit, sie da zu sichern, wo sie besteht, und zu versuchen, ihr dort die Wege zu ebnen, wo sie unterdrückt wird. Es liegt in der Logik der modernen Geschichte, dass die Menschen, die in der Sowjetzone und die Menschen, die in der Bundesrepublik leben, zusammengehören. Ebenso wie Hitlers brutaler Angriff auf den Osten die Lehren der Geschichte missachtet und so zu der Sklaverei geführt hat, in der sie jetzt leben, so beweist die Geschichte auch, dass andere Völker nicht lange über Deutsche regieren können in Gebieten, in denen die Deutschen sich rechtmäßigerweise selbst regieren sollten. Die Kräfte der Geschichte sorgen dafür, dass das Recht an die Stelle des Unrechts treten muss und treten wird. Und es ist recht, dass Deutschland in Freiheit einig sei. Es gibt einen zweiten Grund, warum die gegenwärtige Versklavung der Ostzone nicht von Dauer sein kann. In der modernen Welt hat die Diktatur über fremde Völker nur zeitweilige Erfolge. Sie ist niemals von Dauer, auch diejenige Hitlers war es nicht. Die Sowjetdiktatur über Nichtrussen wird ebenfalls enden. Es gibt keinen Grund dafür, dass sie nicht auf friedliche Weise beendet werden könnte. Es gibt noch einen Grund für die Erwartung, dass die Freiheit auf friedliche Weise kommen wird. Es ist das Wachstum der europäischen Atlantischen Gemeinschaft. In den vergangenen Jahren sind die freien Völker Europas und der Welt übereingekommen, ihre menschlichen und materiellen Kräfte zusammen zu fassen. Sie haben ihre Ziele und ihre Verteidigung vereint, sodass kommunistische Angreifer zögern werden, bevor sie den Arm erheben. In ihrer Absicht und in ihrem Wesen selbst ist diese Gemeinschaft nicht aggressiv und keiner braucht sie zu fürchten, der nicht selbst an Aggression denkt. Dennoch ist die Europäisch-Atlantische Gemeinschaft mehr als eine Verteidigungsorganisation. Sie ist und wird in steigendem Maße eine starke wirtschaftliche, politische und psychologische Anziehungskraft. Ihr friedlicher Einfluss wird überall spürbar sein. Unweigerlich wird diese friedliche Gemeinschaft alle Völker ansehen, die die Freiheit wollen. Ein ehrlicher Friede muss gewisse Bedingungen enthalten. Eine von ihnen ist die Vereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit. Es ist ein wesentliches Ziel der amerikanischen Politik, dass das deutsche Volk vereint werden soll. Und wir werden alles tun, was im Bereich unserer Möglichkeiten liegt, um diese Vereinigung zu fördern. Wir wissen, dass die Menschen in der Sowjetzone diese Politik wünschen und unterstützen. Ich bin sicher, dass die Politik der Alliierten noch in einem anderen Falle die volle Zustimmung der Menschen in der Sowjetzone findet. Ich meine unsere unwandelbare Entschlossenheit zur Unterstützung West-Berlins. Das amerikanische Volk leistet der Wirtschaft Berlins wesentliche Hilfe, um den Abwürgungsversuchen der Sowjets gegen die tapfere Bevölkerung dieser Stadt entgegenzuwirken. Der Grund für die Verbundenheit des Westens mit dem Schicksal Berlins ist klar. Die Berliner haben ihre Stadt zu einem Symbol der Freiheit für die ganze Welt gemacht. Und Berlin ist das Symbol der deutschen Einheit. Die Freiheit und die Vereinigung des deutschen Volkes bedeutet keine Drohung für die Völker der Satellitenstaaten, die jetzt unter Sowjetherrschaft stehen. Auch die Freiheit dieser Völker, der Polen, der Tschechen, der Ungarn, der Rumänen und anderen, würde Deutschland nicht bedrohen. Die von Blut und Tränen befleckte Geschichte des letzten Jahrhunderts in Osteuropa ist eine Warnung für uns alle. Ich glaube, dass das deutsche Volk und die slawischen Völker in gegenseitiger Achtung und Freundschaft zusammenleben sollten und dass sie sich in ihren Beziehungen zueinander niemals wieder vom Hass leiten lassen dürften. In Mittel- und in Osteuropa ist Raum genug für alle. Aber für alle gibt es nur einen Weg. Und das ist der Weg der gegenseitigen Toleranz und des Friedens. Meine Schlussworte richten sich an die Jugend der Sowjetzone. Besonders die jungen Männer und Frauen, die Knaben und Mädchen, haben die Gewissheit, dass sie den Tag der deutschen Vereinigung in Frieden und Freiheit erleben werden. Die Tatsache, dass ihr freier Bürger eines freien Europas sein werdet, bedeutet zugleich eine Verpflichtung. Wir wissen, dass die Mehrzahl der jungen Leute in der Sowjetzone trotz des blauen Hemdes, das viele von euch tragen müssen, ein Leben in Freiheit wünscht. Ihr habt deshalb die besondere Verpflichtung, euch nicht gegen das wirkliche Interesse eines geeinten Deutschlands und eines geeinten Europas missbrauchen zu lassen. Es ist nicht das Hemd, das ihr tragt, was wichtig ist, sondern die Dinge, die ihr tut. Ich wiederhole, lasst euch nicht missbrauchen gegen eure Eltern, eure Nachbarn und gegen eure Kameraden in der freien Welt. Der Tag kommt, an dem wir alle in einer Gemeinschaft des Friedens und der Freiheit ein besseres Leben führen werden. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Auszüge aus der Abschiedsrede des amerikanischen Hohen Kommissars in der Bundesrepublik John J. McCloy, die der RIAS am 11. Juli 1952 übertrug. Am kommenden Samstag beschäftigen wir uns an dieser Stelle mit den deutschen Studentenunruhen des Jahres 1968. Ein schönes Wochenende. Mein Name ist Michael Groth. Bleiben Sie uns gewogen.